Minuten verboten das Kleid. Es herrscht der Hass der Roten. Die Fahne verboten, verboten das Kleid. Es herrscht der Spießerneid. Doch zerschlag deine Ketten, das Geld in den Schrei. Nur du kannst Deutschland retten. Zerschlag deine Ketten, das Geld in den Schrei. Nur du machst Deutschland frei. Da lodert die Glut, voll bricht auf aus Not und Schmerzen. Doch tief in den Herzen, da lodert die Glut, der Freiheit heilges Gut. Zerschlag deine Ketten, lass gellen den Schrei, nur du kannst Deutschland retten. Zerschlag deine Ketten, lass gellen den Schrei, nur du machst Deutschland frei. Entrechten, Gewalt uns geschehen, wir werden tapfer fechten. Mag Zwang uns entrechten, Gewalt uns geschehen, für Deutschlands Auferstehen. Doch zerschlag deine Ketten, lass gellen den Schrei, nur du kannst Deutschland retten. Zerschlag deine Ketten, lass gellen den Schrei, nur du machst Deutschland frei. Nur du machst Deutschland frei. Kameraden, sie gingen voran, auf dornig steilem Pfade. Die toten Kameraden, sie gingen voran, getreu der Hakenkreuzfahne. Zerschlag deine Ketten, lass gellen den Schrei, nur du kannst Deutschland retten. Zerschlag deine Ketten, lass gellen den Schrei, nur du machst Deutschland frei. Nur du machst Deutschland frei. Der Geist bleibt sich gleich, aufbricht aus Schmach und Trümmern. Die Form mag verkümmern, der Geist bleibt sich gleich, das heilige deutsche Reich. Zerschlag deine Ketten, lass gellen den Schrei, nur du kannst Deutschland retten. Zerschlag deine Ketten, lass gellen den Schrei, nur du machst Deutschland frei. Zerschlag deine Ketten, lass gellen den Schrei, nur du kannst Deutschland retten. Zerschlag deine Ketten, lass gellen den Schrei, denn nur du machst Deutschland frei. Nur du machst Deutschland frei.